Möglich, dass die Chinesen das Wort Yamato nicht kannten. Es bleibt die Frage, ob Marco Polo den chinesischen Ausdruck für Japan richtig wiedergibt, wenn er Zipangu sagt. Wahrscheinlich sollte man sich für Zipangu entscheiden, denn in Japan wird aus dem Z für gewöhnlich ein S. Zipangu. Ein Versuch, das Unerklärliche zu streifen. Von Fritz Mikisch. Denn Japan, das kann man nicht erklären. Zwar kann einer versuchen, seine Eindrücke zu schildern, aber keine japanische Seele wird sich bereit finden, das Erzählte zu bestätigen. Es ist, als würde man gegen einen Berg aus Watte jodeln und auf das Echo warten. Ein Gefühl von Nichtigkeit. Die Strategie des Ma. Atem holen, kommen lassen, stillhalten. Bis nichts mehr kommt. Dann aber los. Zwei junge Damen verbeugen sich vor einem Päckchen. Es ist so still, dass man die Mücken schreien hört. Alles ist an seinem Platz. Wer erweist hier wem die Ehre? Was wird geübt? Der Raum ist leer, bis auf ein kleines Bild. Darauf sind drei Herren zu sehen, drei Herren im Gras. Nobunaga, Hideyoshi und Tokugawa. Herr Ieyasu Tokugawa soll bei jeder Gelegenheit gesagt haben, geh davon aus, dass es morgen regnet und die Menschen Diebe sind. Was tun diese drei? Sie haben sich eingefunden, um den Kuckucksruf zu hören. Aber er will nicht, der Vogel. Herr Hideyoshi bittet ihn zu singen. Herr Nobunaga droht ihn zu erschlagen, wenn er nicht singt. Herr Tokugawa macht es sich bequem und beschließt zu warten, bis er singt. Herr Tokugawa ist es auch, der die beiden anderen Herren überleben wird. In der Schlacht von Sekigahara besiegt er das Heer der aufständischen Fürsten. Die Schlacht dauert 3 Tage und es gibt 80.000 Tote. Damit ist die sogenannte Zeit der kämpfenden Lande beendet. Es folgt eine Friedensperiode von 251 Jahren, die den Namen ihres Gründers Tokugawa trägt. Das Nachtigallenparkett seiner Burg in Kyoto quietscht noch heute unter dem leisesten Tritt und bezeugt das vorbeugende Misstrauen des Mannes, der den Handwerkern Gelegenheit gab, ihr Geschick im Dienste der Spionageabwehr zu beweisen. Man darf davon ausgehen, dass der Shogun Tokugawa mit dem Ergebnis zufrieden war. Wie soll man unbemerkt herumschleichen, wenn der Boden bei jeder Berührung zwitschert? Eine prophetische Wegmarke des Kontrollwesens. Tokio, das früher Edo hieß, wurde von Herrn Tokugawa aus dem Stand einer kümmerlichen Hüttensammlung in den Rang einer kaiserlichen Residenz und Hauptstadt erhoben. Die brachliegende Gewalt der arbeitslosen Samurai wurde im Vertrauen auf das Knurren der hungrigen Kriegermägen elegant ins Beamtenwesen hinübergebändigt. Den Bauern bescherte Herr Tokugawa die längste Schonzeit der Geschichte des japanischen Reiches. Und bei den Handwerkern wuchs die Geschicklichkeit unter dem Druck der Konkurrenzbedingungen ins Übermenschliche. Herr Tokugawa schloss die Häfen und verbot allen Fremden unter Androhung der Todesstrafe das Land zu betreten. Dies zur Förderung der heimischen Handelsblüte und zur Verhinderung unerwünschter Differenzen. Drei Herren im Gras, ein schweigender Kuckuck und blühende Pflaumen. Ob er schließlich doch noch gesungen hat, der Kuckuck, ist nicht bekannt. Das Bild hängt in einer Nische. Die Nische heißt Tokonoma. Die beiden jungen Damen haben sich erhoben und verbeugen sich nun im Stehen. Eine kniet sich wieder zierlich hin. Und wie die Blütenblätter einer Chrysantheme werden die umhüllenden Papierfahnen des Päckchens vorsichtig auseinandergefaltet. Ein Geschenk. Etwas Bohnenpaste. Was ist geschehen? Nichts. Das Wesentliche scheint flüchtig. Und da man nicht darüber spricht, bleibt es eine Ahnung. Unberührbar. Draußen dehnt sich die Stadt, nach allen Seiten, bis zum Horizont. Wo ist der Shogun Tokugawa? Tot. Gestorben im 17. Jahrhundert. Wir schreiben Nummer 20. Während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschien ein gewisser Commodore Perry mit einigen schwarzen Panzerschiffen in der Bucht von Yokohama und zwang Japan, seine Tore zu öffnen. Mit Rücksicht auf die Reichweite der Geschütze wurde nachgegeben. Der berühmte Göttersturm, der die Flotte des Kublai Khan versenkt hatte, blieb aus. Aber sein Name sollte den Amerikanern in Form der Kamikaze-Flieger noch zu schaffen machen. Kami, Götter, Kase, Sturm. Kaisertreue Kräfte wehren sich gegen den barbarischen Einbruch der Neuzeit. Das aufgeschlossene und das traditionelle Element prallen aufeinander. Schwerter und Lanzen, Vorderlader und Pferde gegen die überlegene Feuerkraft moderner Waffen. Eine ruhmreiche, wenn auch traurige Episode. Die Tokugawa-Zeit ist vorbei. Jedenfalls hat es den Anschein. Schwärme von wissbegierigen japanischen Studenten fluten nach Europa und Amerika. Man reformiert das Schulwesen und entscheidet sich für das Preußische. Die Söhne Nippons lernen schnell und gründlich. Und besonders peinlich, sie verbessern das Gelernte. Das westliche Ausland hilft, so gut es kann. Vincent van Gogh schwärmt für den flächigen Aufbau japanischer Farbholzschnitte. Ein italienischer Prinz sammelt Schwerter und Helme der Samurai. Und der preußische Einfluss weckt das Deutsche im Japaner, was man umgekehrt wohl nicht behaupten könnte. Denn wo wäre das Japanische im Preußen? Oder gar das Östliche im Deutschen? Nicht wahr, Herr Kulata? Herr Kulata schweigt. Er war noch nie in Europa und muss lenken. Eine schwierige Aufgabe in Tokio. Das Auto gehört seinem Vater und den Sohn hat das Goethe-Institut geschickt, damit der Gast, nämlich ich, nicht schon auf dem Flughafengelände verloren gehe. Dies ist der Boden des Landes, dem man eine Kultur der Stille nachsagt. Seitlich oben gleitet nass ein roter Ball auf weißem Grund vorbei. Die geehrte Landesfahne Hinomaru hat Mühe, an die Sonnengöttin Amaterasu zu erinnern. Sie hängt triefend im Regen. Wo ist die Pflaumenblüte? Der Verkehr übertrifft alles, was der Gast bis heute gesehen hat. Alle großen Städte sind gleich. Besonders Tokio. Falsch. Macht nichts. Warten wir ab. Sei augenblicklich hart wie ein Fels und unberührbar durch die 10.000 Dinge, sagt man sich im Stillen. Hoffend, dieser Ratschlag eines berühmten Kriegers werde helfen, das zertrümmerte Zeitgefühl neu zu ordnen. Es dämmert. Geht die Sonne unter oder geht sie auf? Wenn man den Ansässigen glauben darf, kann sie eigentlich nur aufgehen. Hier im Land der aufgehenden Sonne. von dem die Geographen sagen, es sei zu zwei Dritteln eine steinerne Wüste. Auf dem verbleibenden Raum drängen sich die 120 Millionen Einwohner und nähren sich vom Ertrag der kurzen Täler, die das gebirgige Antlitz der japanischen Inseln durchpflügen. Das weit herangeflogene Erwartungsgefühl des Gastes verabschiedet sich mit einer knappen Verbeugung und zieht sich zurück in die Hintergründe der Enttäuschung. Das also war Edo. Aber Tokio ist nicht alles. Und endzeitliche Blechlawinen gibt es überall. Mein freundlicher Lotse, etwas geduckt hinter dem Steuer, macht dem Shogun Tokugawa Ehre und praktiziert Geduld. Er muss häufig auf die Bremse steigen. Dann geht es weiter. Aber von einem Verkehrsfluss kann nicht die Rede sein. Fern von Japan dachte ich an dieses Land und fühlte mich reich. Nun bin ich hier und fühle mich arm. Wie kommt das? Wo ist der Fujiyama? Vorläufig überwiegt das Unsichtbare. Irgendwo in diesen Breiten existiert ein Reiskorn, auf das man mehrere hundert chinesische Schriftzeichen geschrieben hat. Wer hat das getan? Und wie? Herr Kurata murmelt. Ich versuche zu denken. Hat man schon einen Himmel gesehen, der so tief herunterhängt? Ich denke an die Technik der Verkleinerung, an das Falten, Zusammenlegen und Einrollen. Versuche, mein Gesicht zu vergessen. Falte meine Wünsche so klein wie möglich zusammen und rolle mich auf dem Beifahrersitz zu einem Schläfchen ein. Dann gibt es einen Ruck und das erschrockene Auge des Gastes sieht eine lange Reihe identischer Gestalten mit runden Hütchen. Das ist kein frühchristlicher Kinderkreuzzug, sondern eine japanische Schulklasse in vorschriftsmäßiger Kleidung und steht im Regen. Etwa 40 hypnotisierte Augenpaare spiegeln die unaufhörliche Röte einer Ampel. Es gibt keinen Zweifel. Heute geht die Sonne nicht mehr auf. Aber wer von morgen spricht, sagt man, der kann die Teufel lachen hören. Mehrzahl. Ob es zutrifft, dass die Aufnahmeprüfung in den Kindergarten zuweilen ein halbes Jahresgehalt verschlinge, das wage ich nicht zu fragen. Aber eine Tomate kostet umgerechnet 4 Mark und ein Kilogramm Reis 45. Die Bauern sind ein geehrter Stand und stehen in der Ordnung der Ränge an zweiter Stelle. So kommt es, dass die Stimme eines Bauern im Falle öffentlicher Wahlen 4-mal so viel gilt wie die Stimme eines Stadtbewohners. An erster Stelle standen bis gegen Ende der Tokugawa-Zeit die Samurai. Und mit Rücksicht auf den Gang der Geschichte käme diese Stelle gegenwärtig den Beamten zu. Hoch über allem stand schon immer und steht noch heute die Person des Tenno. Der jeweilige Kaiser gilt als Enkel der Sonnengöttin und wird dem Himmel zugerechnet. Sein irdischer Einfluss ist gering, sein Ansehen unermesslich. Warum also kostet eine Tomate 4 Mark? Die Bauern sind naturgemäß konservativ, so heißt es jedenfalls. Man könnte sagen, Sie sind das Rückgrat der Konservativen. Die Konservativen wissen das zu schätzen und bieten allen Einfluss auf, um den Import von Nahrungsmitteln zu unterbinden. Die Bauern ringen dem Boden unter Aufbietung aller Kräfte das Nötigste ab. Das ist zu wenig und deshalb entsprechend teuer. Aber es reicht, um davon zu leben. Für die Bauern. Das hat man den Konservativen zu danken. Man fühlt sich gestärkt und dankt, indem man den Wahltag als konservative Stimme feiert. Mal vier. Gewissermaßen ein Fest der wunderbaren Gewichtsvermehrung, ein Jubeltag der Gravitation und ein wenig überraschender Faktor der Stabilität. Zum Lohn gibt es weder koreanische Gurken noch chinesischen Reis. So mag es wohl kommen, dass ein Großteil der Stadtbewohner das Landleben etwas mürrisch betrachtet und den zielbewussten Mienen der männlichen Ernährer, die sich täglich hinter dem Bug einer scharf gewundenen Krawatte in den Alltag werfen, folgt ein Strom von ratlosen Frauengesichtern auf der Suche nach einer Tomate, die nur 3,50 Mark kostet. Ja. Zeichen. Ich bin dankbar, dass ich sie nicht lesen kann, die Schrift. Sie flackert, flammt nach allen Seiten, strömt und fließt. Die vertikale Ordnung unbekannter Geistesblitze. So ehrt das offene Geheimnis den Betrachter. Da wird schon das Essen serviert. Sukiyaki. Soll man das eine bunte Platte nennen? Bewunderung verdrängt den Hunger. Wer wollte über eine solche Offenbarung unregelmäßiger Harmonie herfallen? Unschlüssig drehen sich die Stäbchen zwischen den Fingern der rechten Hand. Noch sind sie eins, wenn auch bis ans untere Drittel gespalten. Ich trenne sie, das klingt behutsam und sagt zwei. Köstliche Farbe, appetitlich. Jedes Stückchen Nahrung kündet von Sorgfalt und Mühelosigkeit in ungewohnter Verschränkung. Alles, worauf der Blick fällt, ist Mitte. Was für eine kluge Art, die Gier des leeren Magens an das Maß des Menschen zu erinnern. Ein winziges Lokal. Die Geräusche der Zubereitung singen von makelloser Schärfe der Messer. Aber die sanfte Genauigkeit der Gesten belehrt den Blick des Gastes. Hier wird nichts zerschnitten. Hier teilt sich alles nach einem unsichtbaren Muster, als wäre dem Fleisch und Gemüse ein Netz von Linien eingeschrieben. Die Frau lächelt. Der Mann verstrahlt freundlich gesammelte Gegenwart. Feierlich. Eindeutig. Die Zeremonie der Praxis. Man sieht, was geschieht. Aber man hat Mühe zu glauben, was man gesehen hat. Hier wird nicht gefressen. Hier isst man. Es gibt nur zwei Tische. Einer ist leer. Wir sitzen im Kekka. Der rechte Fuß liegt unter dem linken Schenkel. Moment. Au. Der linke auf dem rechten Oberschenkel. Ein Sitz, an dem die Haltung leicht scheitert. Notfalls wechselt man zum Schneidersitz. Oder sitzt im Suwari, in dem man auf den Fersen hockt. Säße man auf einem Stuhl, müsste man auf den Tisch verzichten, denn der Tisch ist niedrig. Den warmen Reiswein gießt man nicht selbst ein. Das tut ein Freund oder ein Nachbar, mit dem man Bekanntschaft schließt, während man wartet. Wartend trinkt man und währenddessen wird zubereitet, was man essen möchte. Manchmal werde daraus ein Besäufnis, sagt Herr Kulata, und gießt mir das Schälchen voll, aus dem ich schon eine Weile Sake trinke. Danke sehr. Auch er soll nicht verdursten. Ich gieße ihm sein Schälchen voll. Das Essen ist fertig. Darauf stoßen wir an. Kampai. Man ahnt das beruhigende Gefühl allmählicher Sättigung und ehrt jeden Bissen durch die Art, wie man ihn mit den Stäbchen ergreift und zum Munde führt. Das ist manchmal viel Ehre, manchmal weniger. Was mit den Stäbchen gereicht oder angeboten wird, ergreift man auf keinen Fall mit den eigenen Stäbchen. Diese Zierlichkeit sollte man vermeiden. Aha. Warum? So überreicht man in Japan die Knochenreste der Eingeäscherten den Verwandten. Und diese füllen damit zweckentsprechend die vorgesehene Urne. Ob es schmeckt? Danke. Schmeckt vorzüglich. Ein Versuch, das Unerklärliche zu streifen. Von Fritz Mikesch. Denn Japan, das kann man nicht erklären. Zwar kann einer versuchen, seine Eindrücke zu schildern, aber keine japanische Seele wird sich bereit finden, das Erzählte zu bestätigen. Es ist, als würde man gegen einen Berg aus Watte jodeln und auf das Echo warten. Ein Gefühl von Nichtigkeit. Die Strategie des Ma. Atem holen, kommen lassen, stillhalten. Bis nichts mehr kommt. Dann aber los. Der Sommer ist vorbei. Es hat aufgehört zu regnen. Die Sonne scheint. Der Platz, auf dem ich stehe, liegt auf dem Breitengrad südlich von Nordafrika. Die Temperatur zerstreut jeden Zweifel. Ich stehe auf dem ehemaligen Exerziergelände der kaiserlichen Samurai. Man sagt, es habe lange wüst dagelegen. Dann habe es die Firma Mitsubishi für wenig Geld gekauft. Und heute werde jeder Kubikzoll des verdorbenen Bodens mit Gold aufgewogen. Mit diesem Kauf, heißt es, habe der Konzern seinen Patriotismus bewiesen. Möglicherweise war die Staatskasse leer. Und zum Dank heißt diese teuerste Quadratmeile der Welt nun Mitsubishi-Wüste. Hier kann sich schon längst niemand mehr breit machen. Entsprechend türmt sich alles hoch. Und Klotz auf Klotz geht es den Wolken entgegen. Nachts ein froschperspektivisches Linienspektakel, dessen bürogrüne Neonaureole von Überstunden kündet. Der neueste Glasturm der Firma Mitsubishi hat einen schlechten Ruf. Unter seinem Fundament liegt ein Richtplatz begraben. Und die Geister der Gehängten pfuschen dem Handelsgiganten nicht nur ins Gewerbe. Auch der häusliche Segen der Betriebsfamilie hängt schief, sagt man. Heute überbieten sich mehrere Zeitungen mit der Ankündigung eines Erdbebens. Aber Herr Kurata erklärt, das sei ein Trick beim Wettbewerb um die höchste Auflage. Die Auflage geht zweimal täglich in die Millionen. Die Sätze hantieren mit etwa 2000 Zeichen und nach der Zustellung könnte man die Uhr stellen, wenn man wollte. Motto: Alle Nachrichten genau und ohne Angst. Rühmlich. Dies zu prüfen fällt schwer, aber man will es gern glauben. Hier also residieren die Shogune der elektronischen Expansion, die Heerführer der japanischen Wirtschaft. Ich denke an das auflagenerhöhende Erdbeben und an den eisgekühlten Schweiß der Angestellten, denen die Hemden nach täglich zweistündiger U-Bahnfahrt und fünfmal Umsteigen an den Leibern kleben wie eine zweite Haut. Wo hört das große Wir auf und wo fängt das klebende Hemd an? Kein Problem. Ziemlich heiß heute, nicht wahr? Ja, gewiss, ziemlich heiß. Wohlwollen, Demut, Gemeinsamkeit. Wo ist das Ich? Das Ich, erklärt Herr Kurata, sei während der Tokugawa-Zeit fast restlos verschwunden. 250 Jahre klösterlicher Isolation hätten das Volk zusammengeschweißt. Die Diktatur der Shogunate habe das Gruppendenken über die Einzelentscheidung hinausgetrieben. Er allerdings, sagt Herr Kurata, ziehe vor, ich zu sagen. Und rückblickend müsse man erkennen, der Tokugawa Ieyasu habe das Volk in den Frieden gepresst. Wie dem Volk andererseits nichts übrig geblieben sei, als daraus eine Tugend zu machen. Im Übrigen dürfe man die Entmachtung des Kaisers durch die Macht der Shogune mit der Auslöschung des Ich vergleichen. Wer sich eine Weile mit der Fülle beschäftigt hat, der weiß den leeren Himmel zu schätzen. In winden Blüten trat heute mir vor Augen das eigene Leben. Was besingt der Shinto-Priester Moritake mit diesen drei Zeilen oder 17 Silben? Etwa nur die zarten Trichter der Ackerwinde? Offene Weite? Nichts von Heiligkeit? Die hinfällige Natur des menschlichen Lebens? Das fortgesetzte Schwinden? Die Kürze der blütengleichen Existenz? Die Japaner haben einen geschärften Blick und den rechten Sinn für den Zauber des Wenigen. Seltsam, dass sie heute mehr als viele andere Völker mit dem Übermaß des Vielen zurechtkommen müssen. Man darf vermuten, dass die Probleme des Wohnens, den Geist der Zurückhaltung, die Höflichkeit und Bereitschaft zur Nachsicht auf die allerhärteste Probe stellen. Herr Kurata ist Student und schindet sich über den Leistungsacker einer teuren Universität. Er hat die Gehirnwäsche der berühmten Musashi-Oberschule lebend überstanden. Aber nun scheint sich die eingeseifte Trimmschräge der höheren Studien ins Unbezwingliche zu türmen. Das macht nichts, sagt er. Es sei ohnehin nur eine kreisförmige Warteposition mit Rücksicht auf das Lebenspraktische. Herr Kurata wartet auf den Tag, an dem sein Vater den Zapfhahn der Tankstelle endgültig loslässt. Und seine Zukunft heißt Benzin. Dementsprechend weist die Lebenslinie auf etwa 240.000 Yen abzüglich der Abgaben. Das sind immerhin etwa 3.000 Mark. Aber heiraten wird er später. Denn eine Hochzeit kostet etwa 50.000. Und man lässt sich nicht lumpen. Derzeit bewohnt Herr Kurata ein Studentenappartement. Das Appartement teilt er mit einem Kommilitonen. Es handelt sich um eine Grundfläche von 8 Quadratmetern inklusive Kochnische und die monatliche Miete beträgt umgerechnet 350 Mark. Kalt natürlich, denn Ofen gibt es keinen. Dafür ein Kohlebecken, das man unter den Tisch stellt. Aber augenblicklich schwitzen wir und der Winter beginnt Ende Januar. Es ist beruhigend, dass der Verzicht auf eine industrielle Karriere in diesem Fall keinen Selbstmord in Aussicht stellt. Ein ungewöhnliches Faktum. Denn in Japan hat man für Verlierer nichts übrig. Und der Mangel an Mitgefühl fördert im Allgemeinen den Entschluss, sich den Bauch aufzuschneiden oder vom Dach zu springen. Herrn Kuratas weltläufiger Modernismus verzichtet offenbar auf das Element der Tradition. Und er geht sich ganz unjapanisch, jedoch häufig in skeptischer Betrachtung landesüblicher Bräuche. Neuerdings werden von einem Saunafabrikanten schwitzkastenähnliche Denkzellen für das Lernen in hellhörigen Wohnungen angeboten und ein Hirnwellendetektor in Form eines Bandes um die Stirn gelegt, signalisiert mit Tönen nach freier Wahl das Nachlassen der Konzentration. Kein Grund zur Heiterkeit. Die Studenten haben nichts zu lachen. Wer gesehen hat, wie die Leiber der karpfengroßen Goldfische zimtfarben und silberbraun aus dem dunklen Wasser eines japanischen Teiches heraufschimmern, hat vielleicht mehr über den Geist der japanischen Kunst in Erfahrung gebracht als durch den Besuch eines Museums. Oberflächlich betrachtet scheint der umgebende Park nichts weiter als ein beliebiges Stück Natur. In Wirklichkeit bemüht sich der Gartenarchitekt nur um eine möglichst unauffällige Verbeugung vor dem, was ohnehin schon vollkommen ist. Der geometrische Verschnitt und das bunte Kalkül sind dem Japaner ein Greuel. Wie man auch das Zusammenraffen von etwa 200 Schnittblumen zu einem Strauß von der Größe eines Wagenrades nicht unbedingt als den gelungenen Ausdruck von Zartgefühl beurteilen würde. Mag sein, dass der amerikanische Einfluss auch auf diesem Sektor die eine oder andere grässlich schwere Blüte treibt. Im Ganzen trägt der Umgang mit Bäumen, Steinen und Gräsern immer noch den herkömmlichen Stempel der Zurückhaltung. Wo sich die Grüntöne im Dunkel der Schatten verlieren und feinste Abstufungen von Braun zu Grau eine gewisse Einfarbigkeit vortäuschen, dort sitzt man besonders gemütlich und schaut auf einen Stein, der da liegt, als hätte man ihn weggeworfen. Die Aufgabe, Natur noch natürlicher erscheinen zu lassen, als sie es ist, hier hat man sie gelöst. In einem japanischen Park sagt der Einfluss des Menschen unaufhörlich: Ich bin nicht da. Mich gibt es nicht. Und es wird auch niemand kommen. Angenehm. Soweit es meine persönliche Empfindung betrifft. Sieht man einen Stein mit einem Stück Schnur umwunden, so sollte man nicht weitergehen. Das nennt man einen Hemmstein. Und wo er liegt, hat es etwas zu bedeuten. Soweit möglich verzichtet man auf das plumpe Mittel ausdrücklicher Verbote. Sei aufmerksam, wird den Kindern gesagt. Das genügt. Die Vollkommenheit behauener Gegenstände, wie zum Beispiel den kubischen Block einer steinernen Trinkstätte für Vögel, erlöst man durch einen beliebigen Hammerschlag aus dem Gefängnis der Glätte. Man schlägt eine Ecke ab, damit der Stein atme, und hofft, dies werde ihn wieder mit der umgebenden Natur verbinden, aus der ihn die Wahl des Menschen herausgelöst hat. Mächtige Bäume werden rühmend mit einem dicken Seil umschlungen. In Felsen und Wässern wohnen die Kami, das sind die Gottheiten. Man geht vorbei, man verneigt sich, der Fels hat es bemerkt, denn der Fels ist der Gott und der Gott ist ein Fels. Er kann auch ein Baum sein, ein Wasserfall, ein Berg oder ein See. Das geht mit dem modernen Japan fugenlos zusammen. Es gibt viele Feste und jedes Fest hat sein Zeichen. Am 5. Mai hießen die Knaben aller Orten in Japan das Zeichen der Anwesenheit. Und an den Masten steigen die Papierkarpfen. Sie sind bemalt. Sie sind hohl und halten das geöffnete Drahtmaul in Richtung des strömenden Windes. Für die Mädchen gibt es das Puppenfest. Das Datum ist mir entfallen, das tut mir leid. Denn ich wollte, es gäbe keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Ich stelle die Frage nach der Gleichberechtigung. Fräulein Kawashima ist eine weitgereiste Blumenmeisterin der Schule von Kyoto. Sie weiß, was ich meine. Sie kann sich nicht helfen, sie muss kichern. Und ich schließe daraus, dass es hauptsächlich darum geht, zu heiraten. Am 7. Juli, sagt sie, feiert man das Sternenfest. Es gilt dem Weberstern im Zentrum der Milchstraße. Und ich weiß nicht, was ist das für ein Stern? Jedenfalls, ein Knabe hält sein Leben in Richtung der strömenden Winde und hinter seinem Rücken geht ein Mädchen in Deckung. Sie wird ihre Puppe verbrennen müssen. Das wird gefeiert. Und anschließend bleibt nur wenig Zeit, die Kinder des Knaben auf die Schule vorzubereiten, wenn man bedenkt, dass ein Kind 11 Jahre braucht, um die japanische Schrift zu beherrschen. Und dass es gilt, bereits im Vorschulalter den nationalen Wettbewerb des Schreibens zu gewinnen. Man wird den Katzenfriedhof besuchen, den Hundefriedhof und die Gedenkstätte für verstorbene Dinge. Wenigstens muss man die Böden weder scheuern noch wienern. Der Mann kommt nach Hause, er zieht die Schuhe aus, er findet seine Sandalen nicht, er geht auf Socken. Er kann sich kaum halten. Er ist korrekt gekleidet, aber die Krawatte sitzt schief. Und es ist 3:30 Uhr früh. Der Abteilungsleiter hat zum Umtrunk eingeladen. Das verpflichtet. Sie hat Verständnis. Er ist ein guter Mann, wenn auch sturzbesoffen. Da kann man nichts machen. 6:00 Uhr früh muss er aus dem Bett. Das verpflichtet. Das Taxi war teuer. Sie weiß das. Alles ist teuer. Wenn nur der Abteilungsleiter nicht jeden zweiten Tag einladen würde, dann wäre alles gut. Dreimal im Jahr verreisen der Knabe und das Mädchen. Die Kinder sind versorgt. Es geht über Land. Man besucht ein Liebeshotel und genießt die Freuden der Begegnung. Das ist teuer. Aber auch die Wohnung kostet nicht wenig. Dafür hat der Mann wenigstens nur eine tägliche Anfahrt und Rückreise von jeweils 2 Stunden und singt pünktlich die Firmenhymne. Es geht um nicht weniger als die Verbesserung der Welt durch die Produkte der Firma kennen. Und eine gute Kamera ist nicht zu verachten. Davon wissen die Japaner ein Lied zu singen. Es gibt eine einfache Rechnung, das Reisen betreffend. Angenommen, Fünf japanische Reisende unternehmen eine gemeinsame Fahrt. So darf man pro Sehenswürdigkeit mit 25 Schnappschüssen zufrieden sein. Und das Schönste? Auf jeden dieser 25 Fotos sieht man mindestens 4 Fotografen. Überlegenheit macht Eindruck. Niederlagen sollte man verschweigen. Es wird berichtet, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs habe sich die japanische Jugend vor Lachen auf den Boden gewälzt, wenn ein langsames japanisches Flugzeug von einem schnellen amerikanischen abgeschossen wurde. Der pragmatische Geist neigt in angemessener Kürze zum greifbaren Vorteil, wenn auch das Atemholen betont wird. Es ist schwierig, die Zusammenhänge zu begreifen. Vielleicht gibt es kein einziges Land, wo man so viele Fehler machen kann wie in Japan. Eines scheint sicher: Dem Sieger wird Anerkennung zuteil, auch wenn es an den eigenen Kragen geht. An dieser Stelle wird sogar das Nationalgefühl überwunden. Selbstverständlich mit dem festen Vorsatz, aus der Niederlage zu lernen, ohne die Wirklichkeit zu vergessen. Ein japanisches Nein will zuerst erkannt sein, im zweiten Gang mit höflichem Taktgefühl und beharrlicher Festigkeit unterlaufen oder umgangen. Und wenn sich die Strategie der Prüfung würdig erweist, folgt das anerkennende Ja. Die folgende Feier vereint die Gegner und darf als Zeremonie der wechselseitigen Hochschätzung gelten. Ob es immer so war, das wage ich nicht zu bestimmen. Der Hochflug der Technik hat alles beschleunigt. Da ist eine Jugend, von der man sagen kann, es habe so etwas in Japan noch nie gegeben. Vereinzelte Stimmen fordern in diesem Zusammenhang hartes Durchgreifen. Eine Jugend, der nichts am Gewinnen liegt, stellt das autoritäre Überlieferungsgut in Frage. Es gibt wenig zu begreifen. Und in letzter Zeit kam es zu über 2000 tätlichen Angriffen auf Lehrpersonen. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Das hat es noch nie gegeben. Der Zwang zum Erfolg in der Schule lastet wie ein Berg auf den stressgepeinigten Müttern. Die Zahl der Magengeschwüre ist Legion. Der meist abwesende Vater will bedient sein, wenn er nach Hause kommt, erwartet gute Zensuren und macht dafür seine Frau verantwortlich. Viele Kinder wählen den Freitod. Dennoch scheinen die Japaner ein fröhliches Volk. Sie wandern und klettern, sie spielen Golf und den völlig unverständlichen Baseball. Und jede Frau kann nachts in einem schlecht beleuchteten Viertel stundenlang spazieren gehen, ohne sich zu ängstigen. Denn der Dachverband der Kriminellen hat seine Angehörigen fest im Griff. Diebstahl, Raubüberfall und schlimmere Verbrechen auf eigene Faust enden je nach Schwere des Vergehens mit dem Verlust eines Fingers oder münden ohne Umschweife in eine Hinrichtung mit dem Schwert. Es werden nur Nägel mit Köpfen gemacht. Und anständige Leute belästigt man nicht aus persönlichen Gründen. Die Polizei ist hart. Ihre Gegner sind es nicht minder. Und wenn es eine Auseinandersetzung gibt, dann gibt es auch Tote. Es sei alles ganz einfach, wenn auch schwierig, sagt ein älterer Herr. Sein Deutsch ist makellos. Wo ist mein Japanisch? Japan, das kann man nicht erklären. Zwar kann einer versuchen, seine Eindrücke zu schildern, aber keine japanische Seele wird sich bereit finden, das Erzählte zu bestätigen. Es ist, als würde man gegen einen Berg aus Watte jodeln und auf das Echo warten. Ein Gefühl von Nichtigkeit. Die Strategie des Ma. Atem holen, kommen lassen, stillhalten. Bis nichts mehr kommt. Dann aber los. Japan ist das Ergebnis einer gewaltigen Eruption. Seine vulkanische Natur hat einen teuflischen Hang zur drohenden Bewegung. Tief unten auf dem Grund des Meeres schlummert der alte Katzenfisch. Und wenn er im Traum die Flossen regt, dann gibt es ein Seebeben. Das ist natürlich Wetter im weitesten Sinn. Aber wir wollen nicht kleinlich sein, denn in diesem Zusammenhang ist alles maßlos. Dem Seebeben folgt ein Tsunami. Das ist ein rollender Wellenberg, der den Vergleich mit einem feuchten Schnellzug nicht scheuen muss. Für den Tsunami gibt es nur eine Richtung. Die Richtung heißt Land. Der Tsunami kommt an und schlägt alles platt. In seinem Gefolge wirbelt die Luft. Das nennt man Taifun. Und der Taifun verbündet sich mit einem Regen. Dieser Regen reißt alles aus und schwemmt weg, was seinem Vorgänger nicht zum Opfer fiel. Die kreisende Wirkung der Luftmassen spottet jeder Beschreibung. Und das japanische Volk trägt es mit verzweifelter Würde. Es handelt sich um einen gewöhnlichen, weil häufigen, wenn auch schwer zu berechnenden Vorgang. Dagegen gibt es kein Mittel. Und man kann von Glück sagen, wenn aus dem Seebeben kein Erdbeben wird, dem unter Umständen ein Vulkanausbruch folgt. Dies mag die Ursache sein, dass man der Zukunft bis vor kurzer Zeit wenig Beachtung geschenkt hat. Die Planung beschränkt sich auf die Gegenwart. Und die Gegenwart heißt unsicher. Witterungsbedingt erreicht die erfreuliche Woge der blühenden Kirschbäume etwa um den 1. April den Stadtbereich von Tokio. Sie kommt weit her, nämlich von der Südinsel Kyushu, wo sie ihren Ausgang genommen hat. Und auch der abgebrühte Stadtbewohner ist unfähig, sich dem poetischen Blütenflug zu entziehen. Diese Lieblichkeit ist allerdings das Äußerste, was die japanische Seele eben noch ertragen kann. Und wenn sich hinter dem rosigen Glühen der Fujiyama in klare Bläue schwingt, dann muss man sich betrinken. Anders wäre die Fülle der herzbewegenden Annehmlichkeit nicht zu ertragen. Dem Trinken unter blühenden Bäumen folgt das allgemeine Singen der Betrunkenen. Man singt zu gleicher Zeit die unterschiedlichsten Lieder, sagt Herr Kurata. Das zeitliche schwindet. Der Taumel verwischt alle Grenzen der Konvention. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wahrscheinlich ist es wahr und ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, dass man gegenwärtig September sagt. Wenn man vom Wetter spricht, dann sollte man das ästhetische Gewicht der Nebel nicht vergessen und ein Glas heben auf die Künstler, die es zu unvergesslichen Meisterwerken der gewischten Landschaft inspiriert hat. In der Wertschätzung der Nebel sind sich die Japaner mit den Chinesen einig. Und die Anlässe der Einigkeit sind selten. Wenn man auch nicht vergessen sollte, dass die Japaner ohne den Einfluss der Chinesen bestimmt keine Japaner wären. pfeilschnell rasen die klimatisierten Fernzüge durch das Land. Geschwindigkeiten von über 200 Kilometern in der Stunde sind keine Seltenheit. Zwei davon sind berühmt. Der eine heißt Echo, der andere Licht. Ob mich das Echo nach Kyoto getragen hat oder ob es das Licht war, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Wohl aber an die Tatsache, dass ich die alte Hauptstadt nach etwa 3 Stunden deutlich sehen konnte. Wenig später fand ich mich im ehrwürdigen Bezirk von Nara. Eine Art Straßenbahn hatte mich dorthin mitgenommen. Und schon versank das 20. Jahrhundert. Hier, wo ich nun meine schweigenden Englischkenntnisse spazierend trage, erging sich so mancher vergangene Fuß. Herbstliche Schleier kreisen um die mächtigen Bäume. Und eine Hirschfamilie kostet das abendliche Gras. Vorbei an den 5 Meter hohen Figuren der grimmigen Tempelwächter geht es zu einem der vielen 100 Heiligtümer. Dieses ist ein buddhistischer Tempel und was die Wächter beschützen, ist die Lehre des Buddha. Soll ich sagen, ich denke? Oder soll ich sagen, ich dachte? Ich weiß es nicht. Wenn ich versuche, meinem Gedächtnis nachzuhelfen, dann findet sich nichts weiter als ein Gefühl. Und das Gefühl sagt, hier sollte man keine Uhr tragen. In meinem Kopf ist noch das Bild der vorbei- und heraufziehenden Kanto-Ebene, vermehrt um das Hüttengewirr der Vorstädte von Tokio. Die Fenster des rasenden Zuges rahmen die lautlose Flucht der Landschaft und die Landschaft ist von Hokusai. Es wäre mir unangenehm, wenn ich etwa den berühmten Künstler Hiroshige zugunsten seines nicht weniger berühmten Kollegen vernachlässigt hätte. Aber eines scheint gewiss. Man wüsste nicht zu sagen, wo die japanische Kunst aufhört und die japanische Landschaft anfängt. Zugleich ist mir, als hätte ich vor meinem Eintreffen mehr über Japan gewusst als nun, da ich auf dem Boden stehe, der sich vollgesogen hat mit der Geschichte des Landes. Ein halbes Hundert bedeutender Ereignisse drängt heran. Gesichter. Geschichten und Gesichter. Hier also beschrieb die Hofdame Sei Shonagon im 11. Jahrhundert den sicheren Tritt, das Geklapper der Holzsandalen, das mühelose Auf und Ab der Mönche, die winterliche Glätte der steilen Tempeltreppe. Was ist das Besondere an den Aufzeichnungen der Dame Shonagon? Es sind die knappen Sätze, die man nicht vergisst. Woran sich der Mensch selten erinnert, lautet die Überschrift eines besonders kurzen Kapitels in ihrem berühmten Kopfkissenbuch. Und darunter steht ein einziger Satz. An das genaue Alter seiner Mutter. Manchmal reißt die Schärfe der Erinnerung eine Wunde. Und durch die Wunde strömt Bedauern ins Gemüt. Ich erinnere mich, dass ich dachte, ich würde eines Tages zurückdenken. Und mein Aufenthalt werde mir vorkommen wie ein Versäumnis. Hier im Tempelhain erinnert alles an die Aufforderung, höre den Ton der einen Hand. Jeder weiß natürlich, dass man das Klatschen nur hören kann, wenn beide Hände zusammenschlagen. Wichtige Probleme diskutiert man hierzulande im heißen Bad. Das Bad heißt Furo und wenn man korrekt sein will, sollte man sagen Ofuro. Das O hat Gewicht. Es macht aus dem heißen Bad ein hochgeehrtes Heißbad. Die hochgeehrte große Trommel heißt dementsprechend Odeiko. Und die Mannen der Gruppe Ondekosa schlagen darauf den furiosen Rhythmus japanischer Dämonen. Es geht alles ein wenig durcheinander, aber so ist es, würde Herr Colata sagen, wenn man wenig Zeit hat. Zurück zum Bad. Ich betrete schwitzend mein Hotel. Es ist ein traditionelles Hotel. Man betritt es ohne Schuhe. Es gibt Leckereien, die süß aussehen und salzig schmecken. Das Bad wartet. Vorher seift man den Staub von den Gliedern, dann steigt man in den dampfenden Holzzuber und wird von der Hitze automatisch wieder herausgeschleudert. Man kühlt sich, man reibt mit einem kleinen Handtuch, man wagt es ein zweites Mal. Das Bad scheint erträglich, wenn auch sehr heiß und so weiter. Zum guten Ende empfindet der Gast die warme Luft als kühle Brise. Und wenn alles überstanden ist, wartet ein Zimmer voll von nichts. Man könnte es auf den Kopf stellen. Nichts würde sich ändern. Matten aus Reisstroh, die sogenannten Tatami, kaum sichtbar in der Wand eine Fuge, der Finger betastet die Fuge, die Wand öffnet sich, heraus fällt das Bettzeug. Ich habe es nicht richtig gefaltet. Schiebetüren aus Holz und Papier, kein Wunder, dass das Feuer wütet, wenn es brennt. Ich trete ans Fenster, der Blick zeigt einen Kanal. Über dem Kanal steht das Wetter und sagt, heiß. Vielen Dank. Ich bin müde. Ich werde ruhen. Und wenn ich Glück habe, kommt ein japanischer Traum aus der Nackenstütze. Das ehrt den Schlaf. Was sucht der Buddhismus in Japan? Er kam aus Indien über China. Man nennt ihn das große Fahrzeug. Aber vor ihm war es die Lehre des Konfuzius mit ihrer genauesten Regelung aller menschlichen und staatlichen Angelegenheiten. Trotzdem gibt es und gab es schon vor dem Eindringen jener chinesischen Überzeugung den Shinto-Glauben. Der Shinto ist eine Religion der Sonne. Und vor dem Shinto mag es Animismus gewesen sein. Oder das schamanische Prinzip der Ureinwohner, von denen es nur mehr wenige gibt. Gegenwärtig scheint von allem etwas den Gang der Dinge zu beeinflussen. Die Norm des Verhaltens huldigt dem Konfuzius. Die Shinto-Priester segnen ohne Unterschied alles, sei es eine 500er Kawasaki oder ein Bund fürs Leben. Vorausgesetzt, man erweist Referenz in klingender Münze. Um den Leichnam und das mutmaßliche Seelenschicksal des Verstorbenen kümmert sich ein buddhistischer Orden. Und ein Shinto-Heiligtum nennt man Schrein. Indem ich auf meine unmaßgebliche Ansicht verweise, habe ich schon wieder zweimal ich gesagt. Hier gibt es 100 Möglichkeiten, das zu tun, aber man lässt keine Gelegenheit aus, darauf zu verzichten. Wie man auch selten Nein sagt. Es gibt 19 Arten, das Ja zu vermeiden. Aber eigentlich scheint man im Land der Überzeugung, man könne der Welt mit solchen Gegensätzen nicht beikommen. Dies alles ist wohl weniger deutlich, wenn die Konversation aus dem Englischen schöpft. Und ohne Englisch ist der Fremde verloren. Es sei denn, er hätte es darauf angelegt, gründlich zu scheitern. Was erfährt man? Herr A. beantwortet eine Frage. Herr B. weiß nicht, was die Antwort bedeuten soll. Herr C. oder Frau D. wundern sich, dass Herr A. die Frage verstanden hat. Das heißt womöglich, Frau D. versteht wohl die Antwort, die Herr A. gegeben hat, gibt aber zu verstehen, die Antwort verweise auf eine Frage, die man Herrn A. nicht gestellt hat. Herr C.? Nichts. B. ist dran. Es folgt das japanische Äquivalent zu was sie nicht sagen. Oder kurz, ach so. Das schreibt sich so desuka und hört sich an wie asodeska. Alles dauert. Die jeweilige Übersetzung des Englischen ins Japanische wirft Probleme auf, die der Abendländer nur ahnen kann. Es gibt verschiedene Arten, Japanisch zu denken oder zu reden. Männer und Frauen, sagt Herr Colata, sprechen in vielen Dingen eine unterschiedliche Sprache. Und häufig dürfen Japaner nicht sicher sein, dass sie verstanden haben, was der japanische Gesprächspartner gesagt hat. Etwas schwierig, wenn auf solche Kalamitäten die Übersetzung ins Englische folgt. Gibt es Rettung? Gewiss. Man schiebt sich Zettelchen zu und zeichnet so einfach wie möglich, worauf es ankommt. Eine Verabredung ohne Skizze verliert sich in den Abgründen des Zufalls und wahrscheinlich kommt sie nie zustande. Ist Herr Colata religiös? Nein, sagt er nicht. Und ja, kann es nicht gewesen sein. Wir gehen an einem Shinto-Schrein vorbei. Herr Kurata verneigt sich. Warum? Warum nicht? Die Japaner stehen mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Aber was getan wird, geschieht mit Schwung. Dies erläutert Herr Kaneda weniger mit Worten als vielmehr durch die Bewegung seines Körpers. Katana, das landesübliche Schwert, fährt in seiner Hand auf und nieder wie ein gezähmter Blitz. Und die Schwünge, die es in die Luft zeichnet, erinnern an den Schwalbenflug. Kaneda ist ein moderner junger Mann. Er hat als Lehrer den Schwertweg nach Europa getragen. Er hat sich bewährt. Er war lange in Deutschland. Er spricht Deutsch. Er hat studiert. Man könnte meinen, nun werde ihm Anerkennung zuteil. Aber man täuscht sich. Herr Kaneda ist zurück. Das Ansehen, das er gesammelt hat, scheint wenig zu wiegen. Er muss dort anfangen, wo er aufgehört. Er muss nachholen, was er während seiner Abwesenheit in Japan versäumt hat. Nämlich den langsamen, japanisch gleichmäßigen Aufstieg. Ich bin ratlos. Herr Kaneda scheint zufrieden, wenn auch zuweilen ein Schatten der Weltläufigkeit auf den Geist der Anpassung fällt. Er hat es gewusst, nun fügt er sich. Und eigentlich weiß ich nicht, was er denkt. Er scheint mit dicker Haut überzogen. Gut, dass ich nicht drinstecke. Die Umstände riechen nach Ungerechtigkeit. Und wahrscheinlich habe ich alles falsch verstanden. Herr Kurata, ebenfalls jung, Student und durchaus modern, kann sich nicht erwärmen für das Problem, das ich Herrn Kaneda andichte. Herrn Kurata kann die Waffenkunst mitsamt der Tradition gestohlen bleiben, wie er ohne höfliches Zögern zugibt. Das klingt erfrischend und setzt meiner Verwirrung die Krone auf. Ich lasse es dabei bewenden, denn mein Besuch gilt vermutlich der Kunst, sich zu fügen. Kann sein, dass die internationale Wertbeständigkeit einer Tankstelle den Geist in eine andere Richtung lenkt als die streng überlieferte Geschicklichkeit der historischen Waffenkunst. Ja oder nein? So kann man nicht fragen. Aber was ist Erfolg? Wo ist die Moral? Das ist schon wieder falsch. Worum geht es hier? Halt. Ruhe. Atem holen. Loslassen. Nur einen Zoll weiter und alles liegt im Dunkel. Ein japanisches Sprichwort. Die allernächste Zukunft betreffend. Da ist ein Lokal. Freundlich wie eine zerbombte Bahnhofshalle. Hier wird aus Tüten Leim geschnüffelt. Das landesübliche Trinken wäre zu gewöhnlich. Die Musik ist ungewöhnlich laut und alle hören Beethoven. Dazu gibt es Kaffee. Vor dem Lokal lungern Leute. Vielleicht liegen Sie vor Schwäche auf dem Pflaster. Es fehlt der Zusammenhang. Herr Colata bemerkt meinen Blick und sagt, Lumpen. Das erinnert mich an etwas. Und tatsächlich, es kommt von Lumpen, wie Fetzen, und kennzeichnet eine Existenz, für die es im Sozialgefüge nur eine Möglichkeit gibt, nämlich den Absturz. Das schreibt man Rumpen. Aber das R klingt häufig wie ein halbes L. Und das Wort kommt aus dem Deutschen wie etwa Gerände. Das spricht man Gelände. Schwierig. So ist das. Und was ist mit den Minderheiten? Taktlose Frage. Sipangu. Ein Versuch, das Unerklärliche zu streifen. Von Fritz Mikisch. Denn Japan, das kann man nicht erklären. Zwar kann einer versuchen, seine Eindrücke zu schildern, aber keine japanische Seele wird sich bereit finden, das Erzählte zu bestätigen. Es ist, als würde man gegen einen Berg aus Watte jodeln und auf das Echo warten. Ein Gefühl von Nichtigkeit. Die Strategie des Ma. Atem holen, kommen lassen, stillhalten. Bis nichts mehr kommt. Dann aber los. Dass ich den Japanern etwas vorwerfen wollte. Aber den Koreanern geht es in Japan schlecht und die Bewohner der Sonderdörfer haben kaum eine Chance, dem Bannkreis der Ächtung zu entrinnen. Was wird geächtet? Der Beruf. Mit Leuten der Müllabfuhr, der Fäkalienbeseitigung oder des Fleischgewerbes will man nichts zu tun haben. Dazu gehören auch die Gerber. Zwar benötigt man Leder und isst Fleisch, aber Tiere soll man nach buddhistischer Überzeugung weder töten noch essen. Um ein Haar hätte ich die Lumpensammler vergessen, denn auch dieser Beruf lässt nichts Gutes ahnen. Der Frage nach dem Problem der Minderheiten folgt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Versicherung, es gebe keine Minderheitenprobleme in Japan. Ich erlaube mir zu bemerken, dass ich keine Schwierigkeiten habe, das zu verstehen. Denn in Japan eine Minderheit zu sein und Schwierigkeiten zu machen, das verspricht kaum Besserung der Lage. Mein englischer Namensvetter ungarischer Herkunft, der Reiseschriftsteller George Mikesh, bekam einst auf die genannte Frage folgende Antwort. Nehmen Sie mich. Meine Familie stammt aus China. Es gibt nicht die geringste Schwierigkeit. Wie lange lebt Ihre Familie schon in Japan? Wollte der Schriftsteller wissen. Antwort? Ungefähr 800 Jahre. Nun ja, Vielleicht ist das nach östlicher Anschauung eine ausreichende Zeit, um die Unterschiede zu verwischen. Aber wer hat schon 800 Jahre, um auf seine Eingliederung zu warten? Eine Minderheit anderer Art ist das japanische Management und von Nachteilen kann mit Gewissheit nicht die Rede sein. Manchmal erhebt sich der Verdacht, diese Elite werde bald eine Mehrheit sein und der industrielle Imperialismus des technisch begabten Landes scheint geeignet, jede Übertreibung zu rechtfertigen. Die Ausbildung ist allerdings hart. Die Mehrheit der Gescheiterten sagt wenig. Es gibt ja Krankenhäuser für Stressgeschädigte, sowie die psychiatrische Behandlung nach amerikanischem Muster. Die Strategie der Manager hält sich an ein Buch aus dem 17. Jahrhundert. Und dieses Buch behandelt die Regel, an die sich ein Schwertkämpfer halten soll. Oder nicht. Je nach Taktik. Kodata spricht mit Sympathie von den Sengakuren. Das sind die linken Studenten. Freut mich. Aber die Linken sind Japaner und verstehen sich zu wehren. Eine ihrer Führerinnen heißt bezeichnenderweise Fräulein Gewalt oder Gewaltrosa. Nun sitzt sie im Gefängnis. Heute steht in der Zeitung, sie habe sich gekämmt. Und über dieses Zeichen der Rückkehr in die menschliche Gemeinschaft freut sich ganz Japan. Nun hat es wieder angefangen zu regnen. Von irgendwo hört man die japanische Hymne. Sie heißt Kimigayo und hat eine merkwürdige Geschichte. Deine Herrschaft soll 10.000 Jahre dauern, bis aus Steinen Felsen werden, die das Moos bedeckt. So lautet der Text. Er stammt aus dem 11. Jahrhundert. Die Melodie erfand ein Hofmusiker namens Hiromori Hayashi während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und beides wurde Herrn Franz Eckert, dem deutschen Kapellmeister der japanischen Marineblasmusik, übergeben, damit er es für Blechinstrumente harmonisiere. Franz Eckert entschied sich für den Stil gregorianischer Kirchengesänge und zum Geburtstag des Tenno im Jahre 1880 gab es die Uraufführung dessen, was man heute hört. Konfuzius, geteilt durch Bismarck, mal Shinto, ist gleich Nippon. Oder auch Japan durch China mal Europa. Unter dem Strich findet sich Amerika. Aber die Hymne hat damit nichts zu tun. Das Fernsehen zeigt eine grüne Dame. Sie geht nackt von rechts nach links durch einen roten Raum. Dann kommt sie rot und nackt von links und geht durch einen kahlen grünen Raum nach rechts. Das ist Werbung für eine Duftnote. Es handelt sich um Information. Der Japaner ist dafür empfänglich. Es folgt eine politische Diskussion. Konservative und Linke sind im Studio durch einen Zaun aus Maschendraht getrennt. Und das schäumende Temperament der Redner macht diese Maßnahme verständlich. Dem folgt der blinde Samurai. Er schiebt einen Kinderwagen durch flimmernde Lande. Im Kinderwagen residiert ein wehrhaftes Kind und beide machen den Gegnern zu schaffen. Ich träume ein wenig. Eine glasklare Woge von goldbrauner Farbe trägt mich ans Ufer. Dort steht Herr Kodata und gibt mir zu verstehen, ich müsse meinen Schritt wechseln. Mit Ausnahme der Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki übergeht man die Folgen der Kriege, die Japan in diesem Jahrhundert geführt hat. Das leuchtet ein. Denn Japan hat alles in allem diese Kriege nicht gewonnen. Mit Erfolg dagegen führt es die Schlacht um den integrierten Schaltkreis. Und kopulierende Roboter, die den menschlichen Liebesakt auf den technischen Standard bringen, darf man bereits öffentlich bewundern. Sollte man etwa taub sein für die Richtung? Ein japanisches Wort. Richtungstaub. Ist das der Orient? Grüne Tee schmeckt ungewöhnlich bitter. Das erfrischt und passt zur Stimmung. Zeige mir das Gesicht, das ich hatte, bevor meine Eltern geboren wurden, würde ich am liebsten sagen. Aber ich fürchte, der Spiegel zeigt mir das Gesicht eines Touristen. Nach wenigen Tagen muss ich erkennen, dass ich nichts mitgebracht habe. Ich werde mich hüten, darüber zu reden. Womöglich würde mir die berühmte Anregung zuteil, auch das noch wegzuwerfen. Ragen wenige Steine und Felsen, den Kieskerben gleichlaufende Schwünge. Die Schwünge erzeugt man mit einem breiten Rechen. Das erinnert an die Strömungen des Meeres. Das Meer aus Kies umspült die Steine und überall weht Ausgewogenheit. Da lebt das 1-2-3-Prinzip. Oder die Anordnung nach dem Schema von 3-5-7. Aber man sollte nicht damit rechnen. Weder gibt es eine mathematische Bedeutung, noch den numerischen Zwang. Das Ziffernwesen hat kaum damit zu tun und der Geist des Menschen, über Quellen von Information, wird beruhigend an das Wenige herangeführt, damit er nicht vergesse, worüber man nicht diskutieren kann. Wer dem Anstoß zur Besinnung nichts abgewinnt, hat zumindest Gelegenheit, die Verteilung der Gewichte im Nichts zu bewundern. Der herbstliche Wind trägt einiges dazu bei, die Genauigkeit menschlicher Mühe zu verwischen. Da und dort liegen Blätter, ein paar Schritte weiter kreist ein Halm und was da geistert, ist fliegender Staub. Wunderbar. Stumme Belehrung. Mild und streng zugleich. Der Betrachter kommt sich abhanden, das kennt er. Dröhnende Einfalt, stummes Entzücken. Wo ist die Katze? Sie kommt nicht. Ein Vogel schreibt seinen Flug, schon ist die Spur verflogen. Da sitzt er. Das nennt man einen Spatzen. Er pickt und pickt. Wo sind die Brösel? Er kaut und schluckt. Er scheint zufrieden. Ein Spatz müsste man sein. Wenigstens für 10 Minuten. Aber warum? Wo ist der Unterschied? Was gibt es über den berühmten Steingarten zu sagen? Er ist schön. Ist das japanisch? Ich bin gekommen, ich werde gehen. Das ist die direkte Methode. Was heißt das? Man fühlt es, aber man kann es nicht beschreiben. Was sagt das große Geviert? Nichts zu hören. Wie sind wir doch alle verschieden, beladen, geworfen wie Steine, im Vielen vergessen und einsam. Wie hölzerne Tore vor endloser Weite. Vertrauend geborgen im Wirbel, gemeinsam ein einziger Atem der strömenden Zeit. Geboren, vergangen. Wie Kaiser Gotoba. Gotoba, der mit 4 Jahren den Thron bestieg, um mit 19 abzudanken, zugunsten seines Sohnes, 4 Jahre alt, dessen Regierungszeit nicht länger dauern sollte als 70 Tage. Das Kind wurde abgesetzt, sein Vater wenig später verbannt auf die Insel Sado, wo heute die Kodo-Leute den Herzweg der großen Trommel schlagen. Das ist die Gegenwart. Und täglich vor dem Frühstück gibt es 10 Kilometer Langlauf. Der Spatz ist weg. Ich gehe. Ob man nicht bedenken sollte, dass der technische Fortschritt auf Kosten der Natur geschieht, das kann der japanische Stadtbewohner nicht ganz verstehen, wie er Schonen zu verstehen gibt. Was ist das für eine Gewohnheit, Unterschiede zu machen? Japan ist nicht nur das Land der jüngsten Neuheiten, sondern auch das Land der jüngsten Altertümer. Der gegenwärtige Bau dieses ehrwürdigen Tempels wurde im Jahre 1928 errichtet und stammt aus dem 11. Jahrhundert. Zusatz: abgebrannt und von Grund auf neu errichtet in den Jahren etc. Es folgen die Zahlen. Verstehe. Wo waren wir? Stimmt, Natur und Technik. Wenn ich recht verstehe, begreift man die Technik als einen Seitenzweig der Natur. Wer wollte leugnen, dass der Mensch ein Teil der Natur ist? Gewiss. Die U-Bahn hält. 2000 steigen aus, 3000 steigen ein. Das Wort Gedränge ist ein schwaches Wort, aber die Türen sind schon wieder zu, die Bahn fährt. Technisch vollkommen. Leider etwas voll. Natur und Technik. Worauf es hier schon lange ankommt, ist die Technik der Erneuerung. Dementsprechend beherrschen die Handwerker sowohl die älteste bekannte als auch die neueste Technik, von der man sagen könnte, sie sei noch nicht lange bekannt. Erstaunlich, aber logisch. Denn es fällt nicht schwer, die Natur des Landes als eine unerbittliche zu begreifen. Das kommt dem Handwerk zugute. Denn sein Geschick lässt schnell vergessen, was die Natur anrichtet. Von den Menschen ganz zu schweigen. Verzeihung, ich möchte aussteigen. Bitte sehr, keine Ursache. Aber wie? Es wird schon gehen. Die Technik der Höflichkeit in auswegloser Situation. Japanisch. Hier blüht die Geduld. Die Geduld der Japaner verdient Bewunderung und darf eine kostbare Seite der menschlichen Natur genannt werden. Hier gibt es lebende Heiligtümer. Es handelt sich um Menschen, deren Fähigkeiten den Gipfel des Möglichen verkörpern oder Menschen, die etwas so gut beherrschen, dass sie das Gelernte vergessen dürfen. Das sind die Empfänger einer staatlichen Ehrenrente auf Lebenszeit. Höchste Vollkommenheit der Technik. Unablässige Übung. Vergessen. Was bedeutet das? Der Meister hat es nicht nötig, daran zu denken. Sie oder er sind das Gelernte. Häufig, sagt Fräulein Kawashima, wirke das meisterlich Gelungene anspruchslos. Das gelte sowohl für die Bewegung als auch für die Gegenstände. Wo die Geschicklichkeit betont werde, grenze ein Produkt der Kunstfertigkeit an einen Gegenstand der Kunst, denn ein Gegenstand der Kunst lasse die Geschicklichkeit vergessen. So überwinde die Makellosigkeit menschlicher Natur den Ehrgeiz, mit seelenloser Technik zu prunken. Gelassen, unwiderstehlich, einfach, bescheiden. Im Prinzip entfalte sich der Geist des Menschen natürlich auch technisch zur Blüte des Gelingens. Aber an kostbaren Blüten gehe man vorbei und dies sei der Beweis ihrer Kostbarkeit. Ich denke an die Gewohnheit der Europäer, alles mitzunehmen. Wie geht man vorbei an Japans blühender Technik? Alles geht vorbei. Das eine zu schnell, das andere zu langsam. Unaufhörlich nimmt man Abschied. Gern würde man den Weg des Wassers wählen, aber an Ausweichen ist nicht zu denken. Das Wasser zeigt dem Menschen, wie man Hindernisse umrundet. Und wenn der Mensch traurig wird, dann läuft es ihm aus den Augen. Daraus wird leicht eine Frage der Haltung. Zum Glück ist Melancholie keine Schande. Japan bietet Gelegenheit zu vergessen, was man suchen wollte. Dafür darf man sich nach einiger Zeit daran erinnern, was man gefunden hat. Ob es eine Täuschung war, das wüsste wahrscheinlich nur ein Japaner zu entscheiden. Kann sein, man würde vergeblich auf die Antwort warten. Denn wer wollte einem Japaner die Unhöflichkeit zumuten, über Wert und Unwert westlicher Eindrücke zu diskutieren? Ist es nicht wahr, dass der Mensch weder Luft noch Wasser herstellen kann? Gewiss, sagt der Chef einer japanischen Firma, aber alles werde unaufhörlich verbessert. So zum Beispiel nicht nur die Luft, sondern auch das Wasser. In Tokio, wie jedermann wisse, könne man bereits wieder atmen. Manchmal zeige sich sogar der Fujiyama. Und was das bedeute, sei klar. Nämlich Fortschritt. Das ist wahr, wenn auch kaum zu glauben. Heute sieht man den König der Vulkane und die Klarheit seiner Umrisse ist nicht zu überbieten. In meinem Gemüt kämpfen das kleine und das große Herz um den Hauptanteil der Empfindung. Zu spät, sagt das kleine. Das ist der letzte Tag. Einmal gesehen, für immer gesehen, sagt das große. Noch sind wir in Japan, wo ein Liebesbrief nicht das Herz bewegt, sondern die Mitte. Das ist der Bauch. Mein Bauch ist zufrieden, denn die japanische Küche ist sehr nach meinem Geschmack. Man soll dem Gast nicht nachsagen, er habe seine Liebeserklärung kulinarisch begründet. Schmerzlich zögert der Bauch dem Abflug entgegen. Mit westlichen Worten, das Herz tut weh. Es muss das Kleine sein, denn nur das Kleine haftet, wie es im Land der aufgehenden Sonne heißt. Das große Herz ist ungebunden. Ändert nichts daran, dass sich nun Schmerz und Zufriedenheit auf unerträgliche Weise gegen mich verbünden. Das Ergebnis betrifft den Kopf und wird zum Sorgenbild. Gleicht Nippon nicht einem jener schweren Ringer, die unaufhörlich essen, um das nötige Fleisch auf die Matte zu bringen? Möglich. Warum? Jedes Kind weiß, das nötige Kampfgewicht verkürzt die Lebenserwartung. Hoffentlich ein falscher Vergleich. Zu dick. Herr Kurata scheint mit einem Gefühl zu ringen. Das erinnert an Eiswürfel in der Bratpfanne. Sayonara. Auf Wiedersehen? Wohl kaum. Der Flug ist teuer. Kein Foto? Nein. Im Übrigen wird hier nicht unaufhörlich gegessen, sondern unaufhörlich gearbeitet. Richtig. Vielen Dank. Ich wünsche gute Luft und klares Wasser. Leben Sie wohl.